war ja wohl der Hammer. Ich wünsche ihm eine Frau, die ihn so richtig alt aussehen lässt. Zum Beispiel sollte die ihn im Bett absolut heiß machen und dann kurz vor seinem Orgasmus mit einer Bildungsfrage kommen. Zum Beispiel, wie heißt die neue Regierungssprecherin von Nordrhein-Westfalen? Mit steifem Pimmel, so wie du immer so schön sagst, sollte sie ihn liegen lassen, sich anziehen und wortlos gehen. Denn sowas weiß der feine Bildungsherr aus Hamburg offensichtlich nicht, wie wir gehört haben. Dann schreibt Michael aus Hamburg, hallo Jürgen und Team, ich beziehe mich auf deinen Anrufer Mirko von Freitagabend. Ich komme selber aus der schönen und freien Hansestadt Hamburg. Wenn ich aber solche Gestalten, die auch noch meinen, das Geilste auf der Welt zu sein, ihre Meinung höre und wenn die ihre Meinung kundtun, dann schäme ich mich, aus der gleichen Stadt zu kommen. Ich begründe meine Aversion durch seine kontroverse Aussage. Er suche nach einer intelligenten Frau im Pubasch. Das Pubasch in Hamburg ist die schleimigste Aufreißer-Kneipen-Disco, die man sich nur denken kann. Dieses, sage ich mal dazu, ist die Meinung von dem Michael. Ich kenne die Disco überhaupt nicht, kann das nicht beurteilen. Also seine Meinung ist es so, dass das eine ganz schäbige Kneipe, eine ganz schäbige Disco sei. Jede intelligente Frau meidet dieses Lokal, da sie dort nur notgeile Idioten mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten finden kann. Und noch etwas zu Mirko, lieber Domian, und zwar von Kirsten aus Berlin. Lieber Domian, ich möchte eine Lanze brechen für Mirko, eine Frau, eine Lanze brechen für Mirko aus Hamburg, der Probleme hat, eine Freundin auf seinem Niveau zu finden. Zum einen fand ich ihn bei dem Gespräch mit dir gar nicht so unsympathisch und zum anderen kann ich es sehr gut verstehen, dass man eine Partnerin sucht, mit der man auch intellektuell übereinstimmt. Ich glaube, du wolltest Mirko in eine Ecke stellen, in die er nicht gehört. Und wenn du meinst, 98% aller Frauen wären abgeschreckt von ihm, dann gehöre ich eben zu den restlichen 2%. Herzliche Grüße von Kirsten aus Berlin. So, soweit zu Mirko von Freitag. Jetzt begrüße ich den ersten Anrufer in dieser Woche und der heißt Uwe und ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo Uwe, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an aus einem ganz einfachen Grund, weil meine Freundin unbedingt ein Kind von mir haben will. So, das ist ja nicht so ungewöhnlich, ne? Dass eine Freundin vielleicht ein Kind von ihrem Freund hat. Ja, sicher ist das nicht ungewöhnlich, ja. Aber ich sag mal, ich habe von vornherein die Fronten geklärt, ja? Dass ich weder heiraten möchte, aha, noch Kinder haben möchte, ja. Weil ich sag mal, aus vergangener Zeit schon verheiratet war. Und schon 10 Kinder hast. Ja, 10 nicht unbedingt, 15 tun es auch, nein. Na, wie viel hast du? Hast du schon Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich hätte oder wäre schon fast vierfacher Vater geworden, weil meine Ex-Frau zweimal Fehlgeburten hatte und das wären Zwillinge geworden. Und wir hatten das dann nochmal versucht, weil sie dann jetzt auf normalen Wege keine Kinder mehr kriegen konnte, das dann eben halt mit dieser künstlichen Befruchtung zu machen. Und das ist dann auch fehlgeschlagen. Dann haben wir gesagt, Schluss aus Ende. Wir haben uns im Grunde genommen 15 Jahre lang aufgerieben dafür, dass wir eventuell Kinder kriegen wollen oder haben können. Und dann haben wir entschlossen, dann keine Kinder mehr zu bekommen. So, und dann hat meine Frau dann meine Ex-Frau nichts anderes zu tun gehabt, als dann in anderen Betten, sag ich mal, rumzujuckeln und ist dann auch anschließend abgehauen. Wie lange bist du denn mit deiner jetzigen Partnerin zusammen? Mit der jetzigen Partnerin bin ich ein Dreivierteljahr zusammen. Ach, das ist noch recht frisch. Das ist noch recht frisch. Du bist aber damals am Anfang gleich mit ihr so übereingekommen oder hast ihr gesagt, dass du niemals heiraten möchtest und dass du niemals mehr Kinder haben möchtest, keine Kinder haben möchtest. Ja, sicher, weil sie, sag mal, sie hat so ein bisschen rumgedruckst, ich habe rumgedruckst, ich wollte mich dann nirgendwo festnageln lassen und sie auch nicht. Wir sind sofort übereingekommen, sie bleibt ihre Wohnung, ich behalte meine Wohnung. Und wie hat sie denn damals darauf reagiert, dass du gesagt hast, ich will keine Kinder haben? Ja, sagt sie. Ist okay. Ja, ist in Ordnung, ja. Naja, da war die Kleine verliebt und hat gedacht, ich hole mir den erstmal ran, ne? Und nur ist ein bisschen Zeit vergangen und nun will sie doch ein Kind oder was? Ja, sag mal, sie sagt, ja, das muss ja jetzt nicht sofort sein, vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr oder in einem Jahr, ja. Doch schon. Wie alt ist sie? Sie ist 32. 32. Ja, und sie legt das dann damit aus, dass sie sagt, ihre biologische Uhr tickt, ja. Naja, also 10 Jahre kann sie doch, ne? Ja, ungefähr, gut. Nicht ganz. Ja, aber ich sag mal, sie setzt sich damit selbst irgendwo unter Erfolgsdruck. Großes Problem. Ja, großes Problem, wenn man in einer Partnerschaft ist. Ich habe einen Fall im Freundeskreis, genau so ein Fall. wo er sagt, nein, ich möchte es nicht, ich bin ganz fest entschlossen, und sie auch jetzt so an die biologische Grenze kommt, sie ist schon 38 und sagt, ich will aber ein Kind. Ne? Und im Moment droht diese Beziehung auseinanderzubrechen, weil er sagt, ich möchte es nicht, und sie sagt, ich möchte es. Ne? Ja, das. Da sind ja Fronten, da kann man ja gar nicht mehr, da kann man ja nicht vermitteln. Da gibt es entweder ja oder nein. Ein bisschen Kind gibt's nicht, ne? Ja, eben, ne? Und ich habe gesagt, Erklär mir doch mal noch vorab von deiner Seite aus, warum du so ein klarer Gegner bist, warum du kein Kind haben möchtest. Aufgrund der gemachten Erfahrungen jetzt, oder geht's noch tiefer? Nein, ich sag mal von der Erfahrung her, ich habe da für mich mit abgeschlossen. Ich muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt irgendwo so einen kleinen Uwe noch rumflitzen habe. Ja. Oder eine kleine Uwin oder so? Ja, oder Uwin, ja. Ich sag mal, ich habe für mich damit abgeschlossen, ja, dass ich keine Nachkommen haben werde, ja. Mhm. Und aber warum hast du jetzt so? Du könntest doch auch sagen, okay, das hat damals nicht geklappt, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich sage mal, meine Interessen haben sich verlagert. Mhm. Ja, ich sag mal, man wird älter, man wird reifer, mhm, die Interessen sind anders, ja. Ich sag mal, die Gesellschaft, die signalisiert doch ganz einfach das Klischee so, kennenlernen, heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen, alt werden. Ja, das ist der Lauf der Dinge. Ja, so. Ja. Und ich bin sowieso nicht so für die Gesellschaft, ich bin ein bisschen gegen die Gesellschaft, gegen die Norm. Ja, das sind wir alle gern ein bisschen, hört sich auch mal gut an. Aber ich verstehe es auch so, dass du sagst, das passt mir nicht so in meinen Lebensentwurf. Ich möchte einfach anders leben und ein Kind würde dieses Leben mir behindern. Ja, sicher. Ich sag mal, die Ziele, die ich mir gesteckt habe, ne, die würden dann im Grunde genommen... Ne? Wie ernst zu nehmen ist es denn jetzt bei ihr? Würdest du sagen, es ist sehr ernst zu nehmen, es wird vielleicht sogar immer stärker bei ihr? Ja. Mhm. Und jedes Jahr... In letzter Zeit fängt sie immer öfter davon an. Mhm. Ja, ich könnte mir ja vorstellen... Guck so, mal, und dieses schon nach einem Dreivierteljahr. Das muss man ja vorstellen. Und sie ist erst 32. Nehmen wir mal an, ihr seid noch 3 Jahre zusammen und sie ist 35. Ja. Dann ist das allumfassende Thema, ne? Wahrscheinlich bei ihr. Ja, sicher, klar. Sie sagt ja, Lösung. Mit 35 ist bei ihr der Bart ab, ne? Gibt's keine Lösung, Uwe. Von dieser biologischen Uhr, ne? Muss ich knallhart sagen. Es gibt nur die Lösung, ja oder nein. Ja, für mich ist nein. Ja, und das bedeutet unter Umständen, dass diese Beziehung daran wird kaputt gehen. Ja, das ist... Ich sag mal, wärst du bereit, das in Kauf zu nehmen? Wohl oder übel, ja. Ja. Und somit ist das Thema besprochen. Ja. Ne? Weil, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Kind gibt es nicht. Entweder ein ganzes Kind genau, oder ganz genau. Ganz, ne? Ja. Uwe, ich verabschiede mich von dir. Und ja, schade, ne? Aber irgendwie, es gibt keine, wie gesagt, es gibt keinen klugen Rat in der Situation. Es gibt keinen. Ja, das habe ich wahrscheinlich schon befürchtet, ja. Weil, ich sag mal, das ist ja für mich irgendwo in die Enge bringen, ja. Was für mich aussuchen oder irgendwo in die Schiene reindrücken, die ich gar nicht mehr will, ne. Jetzt pass nur auf, dass sie wirklich nicht schwanger wird, wieder dein Willen, ne. Sowas haben wir ja auch schon oft genug erlebt, ne? Ja, guck mal, für mich ist das nichts anderes oder nichts einfaches, als morgen zum Urologen hinzugehen und sag, komm, mach mir die Leitung durch und fertig. Ja, dann machst du. Ja. Ja, sicher. Denn die Frage liegt eigentlich auch nahe, warum du es dann nicht schon längst gemacht hast, wenn du dir so sicher bist. Ja, ich war ja schon dabei, habe ja das Gespräch alles schon gehabt, ja. Mhm. Und dann mach es. Wenn du entschieden hast für dich, das so zu sehen für dein Leben, mach es. Mhm. Und das sind Fakten, die du geschaffen hast. Ja, sicher. Dann brauche ich dann über dieses Thema überhaupt nicht mehr zu diskutieren oder zu sprechen. Ist es. Genau. Falls, ja, ein Kind oder doch nicht, dann sage ich, Moment mal, tut mir leid, geht nicht mehr, Leitungen sind ab. Uwe, viel Spaß beim Urologen. Viel Spaß mit deiner Sendung. Ja, vielen Dank, wieder. Wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt über was auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir auch kostenfrei unter 0800 5678 110. Zu welchem Thema auch immer, zu Mirko. Mirko ist vielleicht auch jetzt gut, aber egal, was auch immer. Thorsten, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hi, ja, hallo. Thorsten. Ja, mein Thema ist, dass ich nicht damit zurechtkomme, dass meine Ex-Freundin damals unser gemeinsames Kind abgetrieben hat oder abtreiben musste vielmehr. Wie lange ist das, liegt das zurück? Das war letztes Jahr im Sommer, im Juli. Mhm. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Das war, ja gut, das war eigentlich nicht so lange, das war ein halbes Jahr gewesen. Mhm. Und es war halt so, wir waren halt ja ganz normal zusammen gewesen. Habt auch mal nicht verhütet, ne? Ja, genau, das war leider meistens so gewesen. Mhm. Und, ja, und dann warum? Warum nicht? Ja, warum, ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Wir waren, das kam mal so ganz spontan und dann, weiß ich, dann haben wir das vergessen und hatten gerade kein Kondom. Mhm. Ja, klar, das ist als blöde Ausrede im Nachhinein, aber... Ziemlich blöde, ja. Und dann ist es passiert. Ja, dann ist es halt irgendwann, also wir waren dann, muss ich dazu sagen, wir waren dann nachher nicht mehr zusammen gewesen und hatten aber trotzdem noch weiterhin engen Kontakt. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, also ihr ging es halt irgendwann schlecht. Ihr wurde mal schwindelig und sie musste sich übergeben. Ja. Und naja, dann haben wir halt gesagt, gehen wir mal zum Arzt. Da warst du, wart ihr aber kein Pärchen mehr? Ja, waren wir nicht mehr zusammen, waren wir nicht mehr zusammen, aber hatten trotzdem wieder, also weiter eigentlich. Mhm. Der Kontakt war also nie so richtig abgebrochen, weil sie wohnt auch direkt bei mir um die Ecke. So, und dann kam raus, dass sie schwanger war. Ja, und dann kam raus, dass sie schwanger war, ja. Und wie alt war sie voriges Jahr? Wir waren beide 16. 16, mhm. Ja, und dann kam halt raus, dass sie schwanger war. Und naja, dann haben wir halt hin und her überlegt und haben uns total viele Gedanken gemacht, aber sind dann nachher dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir beide das Kind behalten wollen, auf jeden Fall. Auch wenn, obwohl ihr nicht mehr zusammen wart, aber ja, wir schaffen das irgendwie. Ja, wir haben gedacht, irgendwie schaffen wir das und der hat mir dann auch immer so die Hoffnung gemacht, dass wir wieder zusammenkommen werden, weil ich hing halt auch noch ziemlich an ihr. So, wie ist es denn dann dazu gekommen, dass sie abgetrieben hat? Wer hat denn da Druck gemacht? Ja, das war dann so, irgendwann hat ihre Mutter das dann mitbekommen und ihre Mutter war sowieso total streng immer gewesen und hatte von Anfang an was gegen die Beziehung, also weiß nicht, wollte halt immer, dass ihre Tochter liebes, braves Kind bleibt und wenn sie davon gewusst hätte, dass wir miteinander geschlafen hätten, dann wäre sowieso schon der Teufel los gewesen. Ja, und dann hat ihre Mutter das halt mitbekommen und das Erste, was sie gesagt hat, war sofort, Kind wird abgetrieben, ohne uns zu fragen, weil das Erste, was sie gesagt hat. Nun war deine Freundin ja schon 16 Jahre alt, sie war nun kein Kind mehr. Ja, klar. Aber sie hat sich immer noch trotzdem sehr von ihrer Mutter beeinflussen lassen. Mhm. Ja, also zumindest. Gab es denn da noch so einen Kampf zwischen Mutter und Tochter oder hat die Freundin sich dann doch gleich, ist sie gleich angeknickt? Weniger zwischen Mutter und Tochter als zwischen Mutter und mir, weil ich habe mich dann zu Wort gemeldet. Ach, du hast dich dann mit der Schwiegermutter in Anführungszeichen in Verbindung gesetzt. Ich bin dann auch, also meine Schwester hat mir dann auch, also meine ältere Schwester, die ist schon verheiratet, hat schon ein Kind, ist schon über 20, hat sich dann auch mit eingeschaltet und wir sind dann auch zu der Mutter rübergegangen, haben dann mit der auch ein Gespräch geführt, weil also meine komplette Familie wusste das ja auch und meine Eltern hatten mir ja auch von vornherein gesagt, wenn ihr das Kind dann bekommt, ist eure Entscheidung, ihr seid alt genug, haben sie gesagt und wir würden auch alles dafür tun, dass es klappt. Also die haben gesagt, wir passen auf das Kind auf, ihr geht zur Schule und so weiter. So, aber alles reden und alles gute Zureden hat nichts genutzt. Ihre Mutter war so verbissen, hat nur gesagt, keine Diskussion, Kind muss weg. In der wievielten Woche hat sie dann abgetrieben? Es war am dritten Monat, das war die letztmögliche Woche, wo es noch ging. Warst du bei deiner Freundin, als das passiert ist? Warst du mit in der Klinik oder bei dem Arzt? Durfte ich nicht von ihrer Mutter aus. Ich habe sie nur mit der Bahn dann dahin gebracht und weiter durfte ich nicht. Ach, die Mutter ist gar nicht mitgefahren? Doch, die Mutter ist mit ihr hingefahren. Ja. Also die haben sich da irgendwie getroffen oder so. Weil wir waren jetzt zusammen in der Schule, wir sind auf derselben Schule. Ja. Und dann habe ich sie noch zur Bahn gebracht. Und wie hat denn das dann, du hast ja dann hinterher Kontakt zu der Freundin gehabt. Ja. Wie hat sie das denn verkraftet alles? Ja, sie war dann, also erstmal an dem Tag dann, wo das passiert ist, dann kam sie dann abends, kam sie dann zu mir und hat sich dann erstmal, kam in mein Zimmer, hat sie ins Bett gelegt und dann haben wir erstmal nur darüber geredet, so. Ich weiß nicht, totalen Schwachsinn auch teilweise geredet. Ja, und dann war es dann so, dann weiß ich nicht, dann fing sie total an zu weinen halt, weil sie das dann irgendwie so langsam realisiert hat, wie das, also was halt passiert ist. Und ja, ich weiß nicht, dann lagen wir uns in den Armen, haben dann die ganze Zeit zusammen, ich habe dann auch geweint und so. Und dann haben wir darüber geredet. Nun ist ja schon eine ganze Zeit vergangen, das war voriges Jahr im Juli. Ja. Wie ist die Stimmung bei deiner Freundin, Ex-Freundin heute? Hat sie es eher abgeschlossen? Oder? Also heute ist es so, immer wenn wir, also wir haben ja immer noch Kontakt, also jetzt nicht mehr so sehr wie früher, wir telefonieren und treffen uns ab und zu auch. Und es ist halt so, immer wenn wir halt Kontakt haben, kommt immer wieder das Thema hoch, also immer wieder irgendwie. Es sind dann teilweise auch so blöde Sachen, dann sitzen wir irgendwo zusammen und dann fängst du so an, dann meinst du, ja, das wäre bestimmt ein Junge geworden und ich hätte ihn so und so genannt. Ja, sollte man vielleicht auch nicht machen, ne? Ja, ich weiß. Diese Gespräche führen sind nun völlig sinnlos. Ja, aber es kommt dann immer wieder drauf zurück, weil gerade jetzt so, dann meinte sie, ja, jetzt ungefähr wäre das Kind gekommen, so um die Zeit. Aber es beweist auch, wie schwer sich Menschen damit tun, wenn so etwas geschehen ist, ne? Wie lange das nachwirkt. Ja. Dass man eben einen noch nicht geborenen Menschen verloren hat. Ne? Das, ja, ist ja, das ist ja ein kleiner Tod, ne? Ein Tod. Genau, da ist das Schlimme. Ich weiß nicht, ich habe das Problem, ich mache mir totale Vorwürfe. Weil ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte das verhindern müssen irgendwie. Ja, aber du hast ja offensichtlich sehr viel getan. Und ja, aber ich denke mir irgendwie trotzdem, ich hätte irgendwas machen müssen, irgendwie ihre Mutter so bearbeiten müssen, dass wir das Kind hätten behalten dürfen. Also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, halte ich das für sinnlos, dass die Mutter, ja, die sehr resolut zu sein scheint, hätte nach dir gerichtet. Nun ist das passiert, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja. Aber vielleicht ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, vielleicht auch für andere Betroffene, auch jüngere Leute und für dich sowieso, eben noch weiter zurückzudenken, dass es erst gar nicht dazu kommt. Ja, ne? das sowieso, also das habe ich mir... Ne? Dass man eben nicht in einem Alter schwanger wird oder überhaupt in einer Situation nicht schwanger wird, wo man eigentlich nicht schwanger werden will. Ja. Es gibt genügend Möglichkeiten heutzutage, das zu verhindern. Ja. Und wenn man da bedacht rangeht, sind die Chancen fast 98%. Ne? Ja, blöde war halt bei uns irgendwie, ich weiß, das war für uns beide so die erste richtig feste Beziehung. Und ja, halt dann das mit dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, okay, das war blöd. Da kann ich jetzt auch nichts mehr groß zu sagen halt. Hey, das war nicht nur blöd, das war in diesem Sinne, in diesem Fall eine Katastrophe. Ja, klar. Es war nicht nur eine Lappalie. Ich habe gemerkt, man denkt sich da nichts dabei. Denkt so, ach ja, vorher hat es auch geklappt, also ist nichts passiert und so. Mhm. Und dann ist halt jetzt auch so, macht man sich keine Gedanken. Und dann am Anfang war es dann auch so, wo es dann schlechter ging, denke ich so, ach, da ist bestimmt nichts und so. Mhm. Also Thorsten, ich glaube jetzt nicht, ich will dich jetzt nicht einfach nur irgendwie beruhigen, aber ich glaube wirklich nicht, dass du Möglichkeiten gehabt hättest, auf diese Frau noch großartiger einzuwirken. Rechte und so hattest du ja eh nicht ja, dazu. Das wenn das schon ihre eigene Tochter nicht geschafft hat, dann hättest du wahrscheinlich nur noch einen großen Streit herangeführt. Ja, den gab es sowieso noch. Siehst du. Da gab es mehr oder weniger so einen Familienkrieg. Ja, oder? Siehst du. Und vielleicht ist es, ich finde es auch nicht so gut, wenn ihr das jetzt immer wieder besprechen würdet, ja, wie ist es so alt und was wird es machen und so. Mhm. Versucht das Ganze doch mal vielleicht jetzt doch ein bisschen auch in die Vergangenheit zu legen. Weil damit ist niemandem geholfen, das immer wieder so aufbrechen zu lassen, diese Wunden. Mhm. Und ja, nur das ist einfach das Problem, immer wieder, wenn ich das sehe, dann... Ja, aber ihr müsst ja auch nicht jedes Mal drüber reden. Ja, klar. Das kannst du ja schon mal so ein bisschen bewirken, dass ihr nicht drüber redet. Und zieh die absolut große Lehre daraus, dass du nicht ungeschützt Sex hast. Ne? Ja, das auf jeden Fall, das habe ich mit meiner jetzigen Freundin schon besprochen, habe gesagt. Also ich habe auch immer ein Kondom in der Tasche und da habe ich wirklich ausgelernt. Mhm. Also. Alles Gute, Thorsten. Danke und ich wollte noch sagen, deine Sendung ist echt super geil. Danke. Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111 hat Christoph gewählt, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ah, Christoph hat Verschreck aufgelegt. So sind die Jungs, die Christoph heißen. Jetzt, dafür habe ich jetzt ein sehr nettes junges Mädchen, 16 Jahre alt, die Jennifer heißt. Guten Morgen. Hallo. Die hoffentlich nicht aufgelegt hat, nein. Jennifer, um was geht es? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich bin jetzt seit 3 Wochen in einer Mädchen-WG. Eine schlechte Leitung. Du bist seit 3 Wochen in einer Mädchen-WG. Ja. Stimmt das? Und jetzt habe ich hier Probleme. Ich werde von dem Mädchen fertig gemacht, ich werde von dem Mädchen bedroht und ich weiß nicht, was ich machen noch soll hier. Wie viele Mädchen wohnen denn da? Hier wohnen noch 4 andere Mädchen. Ja. Und es gibt nebenan eine Jungen-WG und davon waren 2 Jungs und dann die 3 Mädchen hier und haben mich dann bedroht heute. Ist das so, das ist nicht so eine normale WG, ne? Das ist so betreutes Wohnen vom Jugendamt, ne? Oder? Ja. Dachte ich mir. Das stimmt. Ja, und die Erzieher sind nicht immer hier. Die sind bis 12 Uhr weg. Ja, und in der Zwischenzeit von 10:30 bis 12 Uhr haben die mich dann hier bedroht. Ich habe auch versucht, heute mich umzubringen. Ja, langsam. Langsam, Jennifer. Nicht gleich das Schlimmste denken und tun, wenn Probleme entstehen. Nein, aber ich kann einfach nicht mehr. Ja, langsam. Weiter. Ich bin abgehauen, schon alles. Jetzt sag mir mal, warum die dich bedrohen und warum die so einen Hals auf dich haben. Und das ist nur ein Mädchen, die heißt Anna und die kann mich von Tod nicht ab und die hetzt alle auf mich. Und die anderen machen mit? Ja. Und was heißt genau bedrohen? Was droht sie dir an? Oder was drohen sie dir an? Ja, sie hat mir heute angedroht, dass ich Schläge von ihr bekomme, wenn sie mich draußen erwischt oder wenn die Erzieher nicht dabei sind, dann schlägt sie mich kaputt und so. Mhm. Ich habe total die Angst, ich bin schon von Samstag auf Sonntag hier weg gewesen. Weil ich Angst habe, wieder hin zu kommen. Und du bist ja erst 3 Wochen da, sagst du, ne? Ja. War das denn von Anfang an so? Hat die dich von Anfang an nicht leiden können? Das war so zu Anfang der zweiten Woche. Mhm. Du wohnst aber nicht mit ihr in einem Zimmer? Nein, ja. Ich habe alleine ein Zimmer. Alleine ein Zimmer, mhm. Ja. Und die Jungen-WG, hält sich die da raus oder stehen die auch auf der Seite von dieser Anna? Also es waren zwei von den Jungs dabei, mhm. Die haben mich dann auch fertig gemacht. Mhm. Die haben von mir Sachen geklaut heute, die haben meine Sachen beschädigt. Und da ist niemand von den anderen Mädchen oder von Jungs, die so auf deiner Seite stehen? Nein, also später habe ich mit den anderen Mädchen gesprochen und die meinten dann nur, ja, dass sie sich jetzt da raushalten werden, aber ich sehe davon nichts. Mhm. Jetzt warst du heute so fertig und hast gesagt, du wolltest dich umbringen, das sagt man ja so leicht dahin. Aber du hast hoffentlich nichts unternommen, nichts gemacht, das war nur so ein Gedanke, oder wie? Nein, ich habe mit einer Rasierklinge wollte ich heute die Polizeiarin ausschalten. Wie weit bist du gegangen? Hast du geschnitten schon? Ja. Und dann haben die Erzieher das gesehen, dann habe ich da Salbe und Suppe bekommen. Mhm. Die Erzieher haben es gesehen und die haben noch schnell was rumgewickelt. Haben ja. Die Erzieher dich dann nicht gefragt, was los ist, warum? Doch, ich habe denen das dann versucht zu erklären. Mhm. Ja, und dann haben die gesagt, wenn das jetzt weiter so geht, ja, dann werden vielleicht irgendwann mal die Mädchen rausgeschmissen hier. Aber ich denke mal, was bringt das, wenn ich immer noch Angst habe? Mhm. Also du hast den Erziehern ganz klar gesagt, da ist diese Anna, die ist die Rädelsführerin, von der geht's aus. Hast du das denen so gesagt? Ja, ich habe denen erklärt, wie alles war, weil ich saß ja eineinhalb Stunden auf Toilette, weil ich da mich nicht raustraute. Mhm. Ja, und dann habe ich auch in der Zwischenzeit die Polizei angerufen. Mhm. Also war richtig was los bei euch heute? Ja, und also mir ist ganz wichtig zu erfahren, ob die Erzieher wissen, dass diese Anna hauptsächlich schuld ist. Ist das so? Ja, die wissen das. Was hast du denen gesagt? Weißt du denn, ob die, also die Erzieher, mit der Anna heute noch alleine mal gesprochen haben? Ja, die haben mit ihr alleine gesprochen, aber das hat nichts geholfen. Warum? Ist heute Nachmittag schon wieder was passiert? Ja, ich bin um 5 Uhr, circa 5 Uhr, bin ich mit meiner Freundin von mir rausgegangen und dann bin ich um 8:30 wieder hier gewesen. Mhm. Ja, und dann fing die sofort an, hat mich beschimpft, hat mir Widerschläge angedroht und alles. Mhm. Und ich weiß nicht, ich will auch nicht mehr hier rumbleiben. Gibt es denn die Möglichkeit, so rein theoretisch, ich weiß nicht, in deinem Ort oder der Umgebung, dass du noch in eine andere WG umziehen könntest? Ich kann nicht mehr, also wenn ich umziehe, dann nicht mehr in Kreis Gütersloh, dann müsste ich weiter weg. Mhm. Aber das ist blöd, weil ich habe hier auch, also im Kreis Gütersloh habe ich meine Freunde. Ist klar, das macht man auch nicht so gerne. Ja. Jetzt aber nochmal zu dem Thema Selbstmord, Jennifer. Ich kann wirklich verstehen, dass einem das Leben zur Hölle ist, wenn man in so einer Situation lebt und da ist so ein Teufel dabei. Aber man wirft sein eigenes Leben nicht wegen einer blöden Anna weg, weißt du? Dafür ist dein Leben zu wertvoll und dafür ist all das, was du hoffentlich noch alles erleben wirst, viel zu schön, dass du wegen der deine Pulsadern aufschneidest. Jetzt musst du überlegen, was zu tun ist. Also du hast jetzt einmal mit denen geredet, offensichtlich hat das nichts genutzt, die hat dich heute schon wieder angemacht. Hast du denn ein ganz gutes Gefühl zu diesen Erziehern oder findest du die auch nicht so dolle? Doch, zu zwei Jahren. So, pass auf. Dann würde ich Folgendes machen an deiner Stelle. Die beiden, die du gut findest, tauchen die morgen wieder auf? Wir morgen ein Gespräch haben. Wer ist wir? Ja, also ich und zwei Erzieher haben morgen ein Gespräch mit das Jugendamt. Aha. Geht es da um dieses Problem? Nein, das geht, wie das jetzt weitergeht und so, ob ich jetzt irgendwo anders hinziehe oder ob ich noch hier bleiben möchte. Aha, also es geht um das Problem, ne? Um dieses Problem mit allen. So, dann kannst du morgen diesen beiden, sind das die beiden, zu denen du einen ganz guten Draht hast morgen? Ja. Ja. Dann kannst du denen ja, bevor ihr auch zum Jugendamt fahrt, nochmal sagen, dass du den Eindruck hast, das hilft nichts. Die hätte dich schon wieder angemacht heute Abend. Und die sollen was machen, die sollen mit diesem Mädchen sprechen. Und noch mal ein bisschen härter reden, als sie es offensichtlich heute getan haben. Und wenn alle Stricke reißen, dann sollen die eine Lösung finden, dass du in der WG nicht mehr wohnst, sondern dass sie doch was anderes finden für dich. Auch etwas, was noch in der Nähe deines Freundeskreises ist. Du musst die jetzt als Ansprechpartner wirklich diese Erzieher finden, Jennifer, dass die auch kapieren, in welcher Lage du bist und welche Angst du hast. Aber du darfst dir nicht die Pulsadern aufschneiden, Mensch. Das ist ja die letzte Lösung. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja. Also ist doch schon mal gut, wenn ihr morgen ein Gespräch habt. Das heißt, die nehmen das doch ernst. Wenn die mit dir zusammen und Jugendamt reden, dann heißt das, es ist doch irgendwas in Bewegung. Ja, aber ich habe trotzdem auch Angst. Ja. Ich habe sogar Angst zu schlafen, weil diese Mädchen können jederzeit hier hochkommen. Ich kann mein Zimmer nicht abschließen, gar nicht. So, und genau all das wirst du denen morgen sagen, dass du so Angst hast, dass du sogar Angst hast zu schlafen, weil du das Zimmer nicht abschließen kannst. Und dann werden die das ernst nehmen, bin ich ganz sicher. Und die werden eine Lösung finden. Du musst denen das nur richtig klar sagen. Alles, alles rauslassen. Jetzt sieh mal zu, dass du diese Nacht einigermaßen gut hinkriegst. Und dann wirst du morgen nochmal richtig denen das erzählen. Okay? Ja. Nur das ist die einzige Lösung. Und nicht an Selbstmord denken. Mensch, ein bisschen kämpfen, Jennifer. Ja. Es wird schon wieder gut werden. Irgendwie wird sich was ergeben und dann wirst du denken, Mensch, war ich blöd damals. Ich hätte beinahe mein Leben weggeschmissen. Ne? Ja. Also morgen Mund gut aufmachen, den Betreuern alles sagen, deine ganzen Ängste offen auf den Tisch legen und dann hoffen wir gemeinsam, dass was passiert. Okay? Ja, okay. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Jennifer. Tschüss. Ha, einen zweiten Versuch mit unserem jungen Freund. Christoph, hallo. Hallo, Jürgen. Wo warst du denn gerade? Nee, ich weiß nicht. Auf einmal war die Leitung unterbrochen. Also an mir lag's nicht. Nee, jetzt haben wir dich aber. Christoph, 19 Jahre alt. Genau. Also mein Thema ist, ich werde terrorisiert. Von wem? Von Nazis. Von Nazis? Genau. Ich war früher, muss ich dazu sagen, selbst Nazi, würde ich nicht sagen. Ich hatte jedenfalls eine rechte Einstellung und ich habe dann vor guten halben Jahr noch mit solchen Leuten rumgehangen. Mhm. Also warst du richtig in der Szene? Was heißt Szene, will ich nicht sagen. In einer Jugendgruppe mit solchen Leuten. Die so in die Richtung gingen. Also du warst nicht in einer Partei? Nein, war ich nicht. Auch nicht in der Jugendbewegung warst du auch nicht? Einfach nur in so einer Clique, wo vielleicht mit 20, 30 Leuten, die aber alle dann auch die Gesinnung hatten. Mhm. Ja, und? Ja, gut, und dann habe ich es mal nach 2 Jahren gemerkt, dass es nicht das Wahre ist. Mhm. Darf ich mal fragen, habt ihr nur so rumgehangen oder habt ihr Sachen gemacht? Habt ihr irgendwo... Wir sind am Wochenende, wenn wir in die Stadt gegangen sind, wurden da Ausländer ohne Grund angemacht, angespuckt, irgendwie rumgeschubst. Und dann habe ich irgendwie mal gemerkt, dass das nicht das Wahre ist, was ich so gerne möchte. Warst du beteiligt an schlimmen Sachen? Nein, ich nicht. Mhm. So, nach 2 Jahren hast du gemerkt, das ist es nicht. Wie hast du es gemacht? Nee, jetzt hast du mich falsch verstanden. Vor 2 Jahren bin ich da reingekommen. Ach so. Vor einem halben Jahr. Ach so, gut, vor einem halben Jahr. Wie hast du das gemerkt? Dass du sagst, das ist nicht meine Welt eigentlich. Das Problem war, ich bin von der Schule geflogen, wegen solchen Äußerungen. Und da hat es bei mir so langsam gedämmert. Weil ich habe mal so überlegt, ich sag mal, wenn ich schlecht in der Schule bin, keinen Job kriege, bin ich dafür derjenige, der dafür verantwortlich ist. Nicht irgendwie der Müllmann, der türkische Müllmann, der jetzt hier die Straßen sauber macht. Dafür bin ich verantwortlich, kein anderer. Und ist ja gut. Eine Erkenntnis. Und die hat dann sich so allmählich bewirkt, diese Erkenntnis, was du gesagt hast, ich gehe jetzt auf Distanz zu denen. Genau. Ich gehe da raus sogar, aus der Gruppe. Genau, ich habe mit solchen Leuten eigentlich wenn ich mit denen was zu tun habe, nur gezwungenermaßen, weil ich die irgendwo hier in der Stadt treffe. Hast du denn denen großartig gesagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich komme nicht mehr, oder bist du einfach nicht mehr gekommen? Nee, ich habe denen das schon gesagt. Was hast du denen gesagt? Auch begründet, warum? Begründet habe ich es nicht. Nee. Aber die ahnen schon, dass du jetzt auf der anderen Seite stehst. Genau. So, inwiefern terrorisieren sie dich jetzt? Ach ja gut, das fing ja vor einem halben Jahr an, als ich da ausgeschieden sind, haben die gesagt, ja gut, du machst das so oder so nicht, kommst ja bald wieder und so. Gut, haben sie mal dann gemerkt, dass es nicht so ist. Ständig angerufen und so, du Arschloch und so, irgendwie haben mich irgendwie vor anderen Leuten bloßgestellt. Haben mich mit irgendwie Leuten verglichen und so. Ich will jetzt die Gruppe nicht nennen. Und gut. Haben sie dich täglich auch angegriffen? Ja gut, so schlimm war es nicht, aber irgendwie angespuckt schon oder irgendwie so einfach weggeschubst. Oder? Könnte man nicht sagen, dass das vielleicht am Anfang war und nach einer gewissen Zeit werden die sich schon dran gewöhnen und dich in Ruhe lassen? Könnte das sein? Kann kann ich auch nicht sagen. Die sind einfach unberechenbar, muss ich ehrlich sagen. Wohnst du in einer kleineren Stadt? Nee, ich wohne mitten im Ruhrgebiet. Mitten im Ruhrgebiet? Ja. Stadt möchte ich jetzt nicht nennen. Nee, musst du auch nicht nennen. Was machst du im Moment beruflich? Du bist von der Schule geflogen, sagst du? Ich mache jetzt meinen Realschulabschluss nach. Ja. Und den musst du auch an dem Ort da machen, wo du gerade lebst? Genau. Mitten in der Stadt die Schule. Also ist jetzt die Frage, wie ernst du es nimmst, dass du fast Angst hast um Leib und Leben? Ist es so krass? Oder ist es einfach nur nervig und Nein, ist schon ein bisschen krasser, weil die haben gedroht, meinen 11-jährigen Bruder was anzutun. Und der hat ja damit absolut nichts zu tun. Oder ich muss auch meine Familie da raushalten. Weil die können am wenigsten noch was für. Klar. Es gibt auch keinen, mit dem du das bisher beraten konntest, ne? Nee, meine Eltern wissen ja davon nichts, deswegen rufe ich ja bei dir an. Hast du denn überhaupt mittlerweile schon ein bisschen neue Freunde gefunden, ein paar? Ja, sicher. Ich habe sogar in der Schule welche. Ich sag mal, bei uns in der Klasse sind ungefähr 30-40% Ausländer. Darunter habe ich Kollegen von mir, sind auch alle Ausländer, Russen. Ja. Mit denen verstehe ich mich eigentlich blendend. Und das haben diejenigen auch gemerkt. Und daher... Pass auf, Christoph. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Situation im Ruhrgebiet ist. Ich weiß nur, dass es bundesweit vom Staat, von der Kirche, von verschiedenen allgemeinen nützigen Organisationen geförderte Aussteigerprogramme und Aussteigerhilfen gibt. Also wenn man in der Neonazi-Szene war und will da raus, dass da Leute sind, die Ahnung haben von der ganzen Szene und man kriegt so ein bisschen Hilfe. Ich muss mal sagen, Neonazi-Szene war es ja nicht, es war einfach eine Jugendklicke. Ja, es ist nicht rechte, so mit rechten Gedankengut, genau. Sage ich jetzt einfach mal. Okay, aber ich rechne das jetzt mal so dazu. Ne? Okay. Das ist ja so die grobe Ecke. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Ruhrgebiet organisiert ist. Ich schlage vor, wir brechen das Gespräch hier ab. Du unterhältst dich mit meiner Psychologin, die weiß es oder wird sich ganz schnell schlau machen. Und dann geben wir dir die eine oder andere Adresse in deiner Umgebung. Und dann wirst du mit den Menschen da Kontakt aufnehmen. Und die sind viel besser damit befasst und können dir klugere Sachen sagen, als ich das kann. Nee, ist gut. Aber darf ich nur eins sagen an alle Zuhörer oder Zuschauer? Und nur eins sagen, dass sie... Entschuldigung, ein bisschen nervös. Aber macht ja nichts mit solchen... Oder hängt ja nicht mit solchen Leuten rum. Weil die Leute, die so denken, die haben so viel im Kopf wie auf dem Kopf, nämlich gar nichts. Warst du auch Skin? Also hast du auch ganz kurz... Nein, ich habe nur ganz normale Haare. Wobei natürlich nicht alle Leute, das ärgert mich nicht. Alle Leute, die kurze Haare haben, sind nicht gleich Skins. Ne? Nein, also das ist ja völlig dämlich. Auch. Ja. Nein, ich meinte jetzt nur die solche Gedanken ist haben, haben ja meistens... Ja. Deswegen. Ja. Weißt du, nichts gegen dich oder gegen andere... Genau, ich habe ja auch ganz kurze Haare. Aber so kurz auch nicht. Na gut. Christoph, leg bitte auf, wir rufen dich gleich an und ich hoffe sehr, dass wir dir weiterhelfen können. Okay, danke. Alles Gute und Gratulation zu dem Schritt, den du gemacht hast. Ja, danke. Tschüss. 1.34 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir unsere ganz kleine Pause. Nur 35, 10 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema die ganze Stunde über und das Thema morgen heißt Sterbehilfe. Welche Meinung habt ihr zur Sterbehilfe, zur aktiven Sterbehilfe? Würdet ihr sie in Anspruch nehmen? Habt ihr vielleicht Verwandte oder enge Angehörige, die sehr schwer krank sind und ihr auch vor dem Problem steht, was sollen wir machen oder was würdet ihr gerne machen? Also morgen heißt unser Thema Sterbehilfe oder aktive Sterbehilfe auch. Nochmal die Faxnummer von uns 0800 5678 110 und die Telefonnummer 0800 5678 111. Ich hatte am Freitag, glaube ich, auch einen Fax vorgelesen von einem jungen Mann, der sich bei Hella von Sinnen bedankt hat, weil sie ihm sehr viel Mut gemacht hat zum Outing. Also dass er sich als Homosexueller bekennt und dazu schreibt Ellen aus Duisburg: Lieber Domian, ich bekomme jedes Mal einen dicken Hals, wenn ich höre, dass sich so ein Homosexueller geoutet hat. Welcher Hetero hat sich denn bis heute geoutet? Warum müssen andere Leute unbedingt wissen, welche sexuellen Bedürfnisse ich habe oder er beziehungsweise hat? Komischerweise aber nur die Homosexuellen. Jeder sollte sein eigenes Leben leben, ob homosexuell, bisexuell, heterosexuell. Wir sind doch alle Menschen. Liebe Ellen, wenn alle so denken würden wie du, glaube ich, müsste das auch gar nicht mehr sein mit dem Outen. Aber es ist ja leider Gottes immer noch so, dass Leute, dass Menschen in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, die sexuell anders geartet und anders orientiert sind als die Norm, es immer noch verdammt schwer haben. Und dazu gehört es eben, dass sie sich nach außen kehren. Je mehr sich nach außen kehren, desto normaler wird es. Und ich finde auch, irgendwann hat sich das Thema Outen erübrigt, wenn es nämlich auch zur Normalität gehört. Aber es gibt so viele fanatische Leute noch, die es den Leuten, auch den jungen Leuten, schwer machen. Insofern finde ich es schon sehr richtig und sehr gut, wenn die Jungs und Mädels das nach außen propagieren. Verena, 18 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Verena. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe seit 7 Monaten mit jemandem eine Affäre und der ist schon seit fast 2 Jahren in festen Händen und ich bin jetzt schwanger von ihm. Ach du liebe Zeit. Ja. Und wir haben wieder nicht verhütet. Ja, doch, Mann. Aber Pille und irgendwie bin ich doch schwanger geworden. Pille und dann doch irgendwie schwanger geworden. Ja. Wie alt ist denn der andere? Dann 21. 21 und der ist in festen Händen. Ja, dann jetzt, was heißt festen Händen? Richtig festen Händen oder sogar verheiratet? Nee, das Anfang ist schon, die sind schon länger zusammen, auch verheiratet sind die noch nicht. Und ihr habt seit sieben Monaten eine Beziehung miteinander? Ja. Ja. Wie sieht die Beziehung aus? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Ja, der wohnt in einer anderen Stadt wie ich, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall jedes Wochenende und dann telefonieren wir auch jeden Tag miteinander. Und ich weiß einfach nicht, wie ich ihm das sagen soll, weil... Ach, der weiß das auch gar nicht? Nein. Ich weiß auch, dass er es selbst seit ein paar Tagen und ich habe eben Angst, ihm dazu sagen, weil wir hatten schon mal so darüber gesprochen und dann hat er eigentlich ziemlich aggressiv reagiert, möchte ich mal sagen, ja, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben und so. Ich müsste mich ja dann auch um die Verhütung kümmern und so. Habe ich gesagt, ja, ich nehme schon die Pille, aber kann ja trotzdem passieren, meinte, das ist dann dein Pech. Na, das ist aber kein toller Liebhaber, den du da hast. Klingt nicht sehr, sehr nett und nicht sehr sympathisch. Wenn man dann nicht zu einem Mädchen steht, wenn so etwas passiert? Ja. Was glaubst du denn überhaupt, welche Qualität hat diese Beziehung? Bist du nur so, um es mal böse auszudrücken, so eine Sexbeziehung? Oder hast du den Eindruck, dass er dich schon liebt oder mag? Und wie? Ja. Wir hatten schon mal darüber gesprochen und so, und dann meinte er, er wäre sich nicht so ganz sicher. Der müsste dann eben noch eine Zeit mit mir verbringen, aber ich denke mal, für ihn ist das mehr eine Sexbeziehung. Aber ich hatte ihm auch schon mal gesagt, dass ich eigentlich mehr von ihm will und da meinte er, der braucht ja noch was Zeit. Ja, das sind immer so Sprüche, ne? Um Zeit zu gewinnen auch. Wenn ihr beide euch trefft, du sagst meistens am Wochenende, ne? Hast du gerade gesagt, wie läuft das denn so ab? Was macht ihr miteinander? Ja, wir treffen uns dann mit, also meinem Freundeskreis, das ist auch so einer, die wissen das. Ach, die wissen das sogar? Ja. Und er hat nicht Angst, dass das durchsickert zu seiner Freundin? Die Freundin, die weiß das wohl. Ach, die weiß das sogar? Ja. Ach so. Ja, aber ich weiß nicht, für mich hat die eigentlich einen Schuss weg, dass die, also mögen tue ich es auch nicht unbedingt, aber ich habe es auch nur zweimal gesehen. Ja, wir zum Wochenende, dann gehen wir eben weg zusammen und wenn wir dann eben dann in meiner Stadt sind, dann verhalten wir uns dann auch wie ein Pärchen. Ich sag jetzt mal, zügig verhalten, Händchen halten, küssen, sich im Arm nehmen und so. Ja, also ihr unternehmt auch Sachen miteinander. Ihr geht nicht nur in die Kiste und das war's dann. Nee, wir unternehmen auch Sachen. Aber ist auch schon komisch, wenn ihr euch dann fast jedes Wochenende seht, dass seine eigentliche Freundin nicht auch am Wochenende gerne mit ihm zusammen wäre. Auch komisch, ne? Ja, der macht immer irgendwelche Ausreden, von wegen, dass er gerade auf eine Netzwerksession geht oder... Ja gut, aber die kriegt das doch dann mit, dass ihr zusammen seid, wenn der Freundeskreis sich so überschneidet. Nee, die sagen ihr das ja wohl auch nicht, weil die halten sich da wo raus. Klingt merkwürdig, ne? Ja. Also das deutet ja auch darauf hin, dass deren Beziehung nicht so ganz stimmig ist. Aber darüber brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Es geht ja jetzt um dein Problem, du bist schwanger und was für eine Beziehung du zu dem Typ hast. Wie ist denn dein Gefühl jetzt zu dieser Schwangerschaft? Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt ich sag mal, wenn er jetzt positiv reagieren würde und ich weiß, dass er mich nicht hängen lassen würde, dann würde ich sagen, dass ich es eben behalte. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich dann alleine dastehe, dann ist das ja auch blöd. Und vor allen Dingen, ich fange jetzt auch am 1.8. meine Ausbildung an. Also wie du ihn gerade beschrieben hast, wird er, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er positiv reagiert, ja relativ gering. Ne? Ja. Aber ich finde, dass das allererste, was jetzt geschehen muss, finde ich, dass du ihm das sagst. Das Wochenende. Habt ihr euch jetzt an diesem Wochenende gesehen? Ja. Und du weißt es seit Freitag, Donnerstag? Ja, seit Donnerstag. Ich hatte auch schon mal Freitag angerufen, aber ich konnte nicht mehr durchgestellt werden, weil ich so spät angerufen hatte. Schade, jetzt ist das Wochenende vorbei. Am Freitag hätte ich dir gesagt, sag's ihm jetzt schon an diesem Wochenende. Aber das kann man. Also ich finde, das ist der erste Schritt. Du musst es ihm sagen. Der allererste Schritt. Und da hast du jetzt, Angst vor, ne? Oder? Ja, ich saß auch vor ihm und dann war ich im Überlegen. Dann habe ich mir alles im Kopf schon abgespielt und dann sagst du halt so und so. Und dann saß ich dann vor ihm und habe ja so gesagt. So, aber da brauchst du gar keine Angst haben. Das ist nun mal eine Sache, die beide, auch gut, wenn du hast die Pille genommen und nur ist es passiert, da sind dann eben auch zwei Leute daran beteiligt. Und da muss man dann auch Verantwortung tragen. Mhm. Ne? Man hat ja auch genug Kraft zum Sex und trägt Verantwortung für den Sex, da muss man auch für die Folgen die Verantwortung tragen und gemeinsam dann überlegen, was zu tun ist. So, das ist das Erste, wir müssen mit dem reden. Und je nachdem, wie der reagiert, wenn der ganz barsch reagiert und du völlig durcheinander bist, würde ich dir raten, wirklich sehr schnell eine Beratungsstelle aufzusuchen, dass du mit entsprechenden Fachleuten dich unterhältst. Ne? Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, treib ab oder behalte es. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Natürlich ist es immer, ist meine Grundeinstellung immer pro Leben, dass man sagt, man muss das Leben schützen und retten. Aber das muss jede Frau entscheiden. So haben wir die Gesetze ja jetzt und das ist ja auch richtig so. Ja, ich habe jetzt auch schon mittlerweile jetzt mit meiner Mutter darüber gesprochen. Mhm. Und sie meint, das ist also meine Entscheidung. Mhm. Und sie wird auch hinter mir stehen, nur sie meinte wirklich, das wäre natürlich dann sehr schwer. Also die würde hinter dir stehen, egal was du machst. Ja. Das ist doch schon mal sehr schön. Das ist doch für dich eine sehr beruhigende Grundsituation. Ja. Jetzt erzähl dem jungen Mann das erstmal. Du hältst es nicht für möglich, dass er vielleicht sogar deshalb seine Freundin verlässt und ganz sich auf dich konzentriert? Da kann ich nicht sagen. Also da kann ich ihn sehr schlecht einschätzen, weil wenn ich mit ihm zusammen bin, dann mit einer redet er so schlecht über seine Freundin und wer weiß, wie er über dich redet, bei anderen oder bei seiner Freundin. Ja, deshalb kann ich das ganz schlecht einschätzen. Vielleicht bist du da einem so richtig auf den Leim gegangen, Verena. Ja. Wer weiß. Liebst du den? Ja. Ja, würdest du so weit ausholen und sagen, ich liebe den, ich bin nicht nur verknallt, ich liebe den? Ja. Das ist ja auch dann gerade das Schwierige, weil ich habe Angst, wenn ich ihm das sage, dass ich ihn dann eben dadurch verliere. Aber Verena, dann ist es auch gut, dass du den verlierst. Wenn der wirklich so reagiert, wie der es angedeutet hat, was du gerade erzählt hast, dann ist dir das auch nicht wert, dass du den liebst. So geht man nicht mit einer Frau um und so geht man nicht mit jemandem um, den man eigentlich lieben sollte. Ja. Dann ist es kein guter Charakter. Ja, ist das schwer. Ja, also ich weiß, das sind immer so, wenn das Herz redet, anders als der Kopf. Ne? Und das. Aber manchmal kann man mit dem Kopf auch ein bisschen das Herz beeinflussen, indem man immer und immer wieder sich das klar macht. Rede mit ihm. Rede nochmal mit deiner Mama und geh dann zu einer Beratungsstelle. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, was du tun kannst. Ja. Ich wünsche dir die richtige Entscheidung, Verena, und alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 28 Jahre alt. Und er heißt Frederik. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Mein Thema ist, ich leide absolut unter der Bewegungslosigkeit meines besten Freundes, der 2 Jahre älter ist als ich. Um das in einen Satz zu fassen, dieser Mensch hat noch nie in seinem Leben eine Frau geküsst oder einen Mann. Weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Das wäre natürlich jetzt sehr lustig gewesen. Ich leide unter der Bewegungslosigkeit meines besten Freundes. Genau. Was denken wir alle da im ersten Moment? Sag's mir. Es geht um dein bestes Stück. Nee. Und genau davon ist es am weitesten entfernt. Nur, als du dann sagtest, der ist 2 Jahre älter als ich, wurde ich etwas nachdenklich und dachte, das kann ja nicht stimmen. Ja, nee, also, darum ging es auch nicht. Es geht einfach darum, dass ich das Gefühl habe, dass er... Also es geht um einen Mann, ne? Es geht um einen Mann, um deinen besten Freund. Um meinen besten Freund, ja. Platonisch. Der also 30 Jahre alt. Platonisch. Der ist 2 Jahre älter, ist 30 Jahre ja, alt. Ja. Und es äußert sich darin, dass ich den Eindruck habe, dass ich unter seinen Lebensumständen mehr leide als er selber. Und mich das fast unfähig sein lässt, mittlerweile sein bester Freund zu sein, weil ich irgendwie mehr unter seiner Lebenssituation leide als er selber. Weil du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hast, du lebst viel besser und hast Sorge, dass er traurig ist dadurch. Es ist eigentlich so recht unabhängig von mir. Das soll jetzt nicht selbstlos klingen. Mhm. Es geht mir da tatsächlich um ihn als Menschen. So, jetzt erzähl mal ein bisschen über ihn. Er ist 30 Jahre alt. Er ist ein attraktiver Mann. Attraktiver Mann? Ein attraktiver Mann. Was macht er für einen Beruf? Der ist arbeitet als Pädagoge in einem psychiatrischen Dorf. Okay, sehr also, kompetent auch. Also guten Job auch. Ja, und ist auch wirklich kompetent in seinem Job. Ja. Aber wenn es darum geht, für sich selber was zu tun, ist er ein Dilettant hoch 3. Gut, was heißt, wie lebt er privat? Er kommt abends von der Arbeit nach Hause, was macht er denn? Genau, er ist für sich selbst absolut uninteressant und somit auch für alle anderen. Das heißt, er kommt nach Hause und langweilt sich so. Er macht nichts. Er macht noch nicht mal was für sich selber. Ist er nicht so, dass er den zweiten Schritt nicht macht, für andere was zu tun, sondern er macht für sich selber nichts. Was macht er? Hängt vor der Glotze oder was? Er hängt vor der Glotze, vorm Computer und geht früh schlafen. Und du sagst Bewegungslosigkeit. Heißt das, dass er auch noch nie eine Frau hatte? Er hat noch nie eine Frau geküsst. Geschweige denn mit einer Frau geschlafen. Genau. Was macht er denn mit seinem Sex? Redet ihr darüber? Offen? Wir reden da offen drüber und ich bin mir schon sicher, dass er Bedürfnisse hat. Mhm. Aber dass ihn das nicht so zwingt, dass ihn das Bedürfnis mit 30 Jahren nicht zwingt, wirklich zu handeln, ist für mich mittlerweile so unverständlich, dass es schon fast für mich in Richtung Asexualität geht. Irgendwie so als wenn ich denke, er weiß in der Gesellschaft, ist es so, dass man irgendwo Gefühle zu anderen Menschen hat, dass er dann auch sagt, das auch so äußert. Aber ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob er das innen drin wirklich so fühlt, ob er wirklich diesen Wunsch so stark hat. Mhm. Weil wenn der Wunsch so stark wäre, dann müsste man sich bewegen. Ist er denn in seiner sexuellen Orientierung sich im Klaren? Oder ist das ein Problem, was ihn vielleicht auch bremst? Glaube ich nicht. Also er ist heterosexuell. Ich glaube schon, dass er schon auf Frauen steht so. Wenn er überhaupt auf irgendwas steht, dann auf Frauen. Wenn er auf was steht, steht er auf Frauen. Ja, so. Ja. Es ist auch so, er war auch mal 3 Jahre in eine Frau super verliebt, er hat es aber auch tatsächlich nicht geschafft, dieser Frau das in diesen 3 Jahren zu sagen. Was macht ihr beide denn dann so, wenn ihr euch trefft? Unsere Beziehung besteht seit 7 Jahren aus Zweisamkeit, aus super guten Gesprächen und aus einem absolut intellektuellen Austausch. Aha, also ihr sitzt zusammen und redet nur. Genau. Also wir gehen nicht zusammen aus. Also wir sind in den letzten 7 Jahren vielleicht 3-4 Mal zusammen ausgegangen. Achso. Was macht er, wenn er Urlaub hat? Wenn er Urlaub hat, fährt er, also von den letzten 7 Jahren ist er davon 3 Mal mit mir in Urlaub gefahren. Mhm. Das war meine schönsten Urlaube. Also er ist ein wahnsinnig besonderer Mensch. Also er ist, kann man wirklich sagen, ein für dich ganz verlässlicher Freund. Absolut. Ein loyaler Mensch. Menschen, so. Ein integrer Mensch, den du liebst, auf platonische Weise. Wenn ihr aber so innig miteinander verkehrt, dann redet ihr ja auch sehr offen und sehr viel miteinander. Ganz klar. Leidet er denn unter der Situation? Ich glaube, wir hatten jetzt gestern ein 5-stündiges Gespräch, wo ich auch, ich sag das jetzt mal ganz krass, die Freundschaft fast beendet habe. Also schon angedeutet habe, dass ich diese Freundschaft beenden möchte, weil es für mich unmöglich wird irgendwie, weil ich wirklich darunter leide. Nein, das geht mir überhaupt nicht um dich. Ich frage, ob er darunter leidet. Er leidet darunter, aber nicht so, dass es ihn so richtig ganztägig runterziehen würde. Er ist kein depressiver Mensch oder so. Thematisiert er die Situation denn oft in euren Gesprächen? Nein, überhaupt nicht. Du thematisierst es. Es kommt nur eine Reaktion. Es kommt immer nur eine Reaktion, wenn von mir. Also Friedrich, ich glaube, dass du zu sehr deine Vorstellung von Leben und Normalität auf diesen Mann projizierst. Aber ist Normalität mit 30... noch nicht geschafft zu haben, seine Zärtlichkeiten, das Bedürfnis, was er auch hat. Eigentlich nicht, aber man kann niemanden mit Zwang irgendwo hindrücken. Deswegen frage ich gerade auch, wie oft thematisiert er es in eurer innigen Gesprächssituation und leidet er darunter? Ich habe ja so für mich immer so die These oder auch den Maßstab, wenn jemand absonderlich lebt, bin ich nicht der das beurteilen darf, moralisch. Ganz klar. Das Wichtige ist immer, ob derjenige sich dabei wohlfühlt. Genau, das ist die Sache. Ne? Und das andere Wichtige ist auch noch, ob der andere andere Menschen damit schadet. Das genau. ist ja in dem Fall auch nicht der Fall. Absolut nicht der Fall. So, jetzt könnte man ja wirklich sagen, lass ihn in Ruhe. Man könnte, das ist auch das, was ich mir jetzt als letzte Konsequenz, jetzt wirklich auch gestern, was ich wirklich gemerkt habe, dass ich der letzte Mensch bin, der ihm da tatsächlich helfen kann. Ja, und warum sollst du die Freundschaft aufkündigen? Er schadet dir ja überhaupt doch, nicht. Doch, er schadet mir nicht in dem Sinne, aber er wird auch, es geht in viele andere Bereiche mit rein und er wird auch langweilig für mich. Und ich wünschte mir, dass er, wenn er nur für sich selber versuchen würde, ein bisschen interessanter für sich selber zu sein, dann wäre für mich total befriedigend schon. Mhm. Weil dann wäre automatisch für mich auch etwas unlangweiliger beziehungsweise einfach interessanter. Aber ich finde, in einer ganz großen Freundschaft sollte man immer zuerst den Freund sehen und dann sich selbst. Ja, stimmt. Ich verstehe das, was du sagst, aber nochmal gesagt, wenn er, und er scheint ja auch kein dummer Mensch zu sein, der auch reflektiert über sich, wenn der keinen so großen Leidensdruck hat, dass er sagt, ich muss irgendwas in meinem Leben verändern und er sagt, ich habe mich eigentlich arrangiert so, vielleicht passiert in einigen Jahren etwas im Moment nicht, lass ihn in Ruhe. Aber darf ich dir einen Satz noch sagen? Ja. Und zwar sagt er ist sich ganz bewusst, dass er da bewegungslos ist und er würde sich gerne bewegen. Das sagt er auch ganz klar. Er sagt, er hat wahnsinniges Bedürfnis danach. Aber er jammert aber ja nicht er so sagt uns. Auch, Frederik, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich das akzeptiere. Mhm. Und das ist jetzt, wo ich in dem letzten halben Jahr merke, dass er unglücklich ist, weil er es wirklich akzeptiert. Und wenn man etwas akzeptiert, so, dann ist man noch bewegungsloser. Ja, aber man kann auch sagen, wenn ich etwas akzeptiere, dann habe ich es auch so für mich angenommen und vielleicht ist es dann mein Lebensweg, der nicht mit deiner Vorstellung oder meiner Vorstellung von Glück übereingeht. Und er jammert dir ja nicht die Ohren voll. Doch, ich merke, wie er es genießt, wenn er mich umarmt. Mhm. Und ich weiß haargenau, dass er es genauso genießen würde, wenn das nicht ich wäre, sondern jemand anders. Mhm. Das ist mir ganz klar. Ich merke das ja auch, dass er schon ein ganz kleines bisschen kompensiert, durch die Beziehung, die er zu mir hat, ganz klar. Ja klar, das glaube ich. Du wirst wahrscheinlich einen ganz wichtigen Stellenwert haben in seinem Leben. Aber dann... Das wollte ich jetzt nicht so darstellen. Nein, das ist doch normal. Das ist doch, wenn man so eng befreundet ist. Ich komme jetzt so ganz klar, es geht, ich will es nicht so, dass es ein bisschen so in den Mittelpunkt kommt, dass es um mich geht. Es geht ist tatsächlich klar. nicht so sehr um mich. Aber Friedrich, dann mach es doch so. Wenn er nicht zu erreichen ist und du kannst ihn ja nicht mit Gewalt irgendwo reindrücken, dann biete, du bist ja da, du bist der Freund, der da ist. Das ist ja schon mal was ganz Tolles, was du ihm schenken kannst, was du anbieten kannst. Ja, sowas Besonderes. Sei A, für ihn da. B, versuche ihn doch so immer so subtil so ein bisschen mit ins Leben mit einzuflechten. Das versuche ich seit 7 Jahren. Wenn er in 7 Jahren dreimal mitkommt und ich mich mittlerweile vor meinem Freundeskreis, der auch sagt so, hey, bring ihn doch mal mit, weil ich viel von ihm erzähle, ich mich rechtfertigen muss, nicht schämen. Sondern rechtfertigen muss, weswegen er es wieder nicht mitgekommen ist. Weswegen er es wieder nicht mit auf den Geburtstag gekommen ist. Okay. Die Leute, meine Freunde, interpretieren das dann auch als Unaufmerksamkeit seinerseits. Ja, tun wir das auch mal zur Seite. Es geht jetzt erstmal um ihn und um dich. Dann signalisiere ihm einfach, die Tür steht auf und er kann kommen und alles mit dir machen, was er will, wenn er nur will. Ja, okay, das ist doch schon mal ganz viel. Und lass ihn doch einfach in Ruhe. Ja. Oder biet ihm nochmal ein, ich weiß nicht, wie der gemeinsame Urlaub war, den ihr gemacht habt. Das ist mal wunderschön. Ja, dann macht das auch wieder. Es ist doch wieder was, eine Kleinigkeit. Vielleicht kann in diesem Urlaub irgendwas in die Gänge kommen. Aber übe keinen Druck auf ihn aus. Nee, wenn das jetzt so druckmäßig rübergekommen ist, ist es kein Druck, es ist Verzweiflung. Ja, es ist Verzweiflung und es war auch ein bisschen, am Anfang hört es sich so an, dass du dich da auch so sehr in die Mitte gestellt hast, dass du jetzt darunter leidest und so. Dass ich darunter leide, ist ja einfach nur die letzte Konsequenz. Mhm. Die letzte Konsequenz, wenn jemand so stark leidet, dann ist es eigentlich nicht mehr die Rolle, wer jetzt von beiden leidet. Wenn einer von beiden so sehr leidet, dass die Konsequenz es nicht mehr möglich macht, nein, dann spielt es auch gar keine Rolle, wer jetzt irgendwie so mit. Gut, aber du darfst jetzt nicht deshalb die Freundschaft wegschmeißen. Warum? Warum solltest du das tun? Weil du das, was für dich wertvoll ist, bekommst du doch von ihm. Das, was für mich wertvoll ist, bekomme ich von ihm und diese ganz kleinen Dinge, wo ich weiß, dass die ihm gut tun würden, was er auch selber sagt, das würde mir gut tun. Und ich versuche ihn darin zu unterstützen. So, und so mach es weiter. Genau so mach es weiter. Und das tue ich seit 7 Jahren. Ja, und dann mach es noch 7 Jahre. Oder mach es bis ans Lebensende. Das ist dein Freund. Es ist echt ein Freund. Ja, vielleicht. Ja, ich weiß es ja. Ich leide auch selber. Ich würde nicht so selber darunter leiden, wenn er mir nicht so viel bedeuten würde. So. Ich glaube, das ist meine Einstellung, wie ich es dir jetzt gerade gesagt habe. Okay. Alles Gute. Alles Gute. Schönen Gruß an ihn. Tschüss. Silvia, 22 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silvia. Ja, schön, dass es solche Männerfreundschaften gibt, Mensch. Ja, ne? Also ich war ganz gerührt gerade. Ja, das war eigentlich eine große Liebe zwischen den beiden Männern. Sehr schön, wirklich. Auch den Namen fand ich toll, Frederik. Also. Ja, Frederik. Ich weiß gar nicht, wie der andere jetzt hieß. Gibt es sowas unter Frauen auch? Ja, ich habe auch eine Freundin, meine Beste, und das ist genauso. Ja. Wollen wir über deine beste Freundin reden oder über ein anderes Thema? Über ein anderes Thema, und zwar geht es mal wieder um die Liebe, nicht? Nein. Es hat mich erwischt und ich wollte es nicht. Silvia ist verliebt. Ja. Wir glauben es ja gar nicht. Und das in der Firma noch. Nein, aber bitte nicht der Chef. Ja, so ähnlich. Wer ist es? Der Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter. Ja. Ganz schlimm. Ja, ihr jungen Dinger. Müsst ihr euch denn immer so kompliziert finden? Nein, ich wollte es ja nicht. Aber es ist so über dich gekommen. Es ist so über mich gekommen. Jetzt weiß ich gar nichts mehr. Seit wann läuft das jetzt? Oh, es ist jetzt, es hat angefangen, dass ich dann erfahren habe, wie er heißt und so und was der macht. Und jetzt bin ich in seiner Abteilung und, Und seit wann bist du in seiner Abteilung? Jetzt, oh Gott, nicht, dass er zuhört. Ganz ungefähr. Bitte? So ungefähr für mich nur. So ein Jahr seit schon oder Monat? Halt, einen ne? Monat. Jetzt seit, Und seit einem Monat himmelst du ihn an? Nein, das nicht. Nein. Meine Freundin hat mich auch drauf gebracht, weil sie ihn über Umwege kennt, eine andere Freundin. Ja. Und dann meinte er, der ist doch süß. Und ich so, ach, ich weiß nicht, wer ist das überhaupt? Und dann habe ich erfahren, wer das ist. Und aber gut, seit ein paar Wochen läuft es jetzt bei mir innerlich. Ne? Er macht innerlich. Das kleine Herz läuft auf Hochtour. Genau. Ja. Aber er macht ja auch irgendwo so ein bisschen Anspielungen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Genau. Flirtet er mit dir auch ein bisschen? Ja, er flirtet total. Mhm. Du flirtest natürlich zurück? Nee. Ich versuche ernst zu bleiben. Du willst dich erobern lassen, ne? Es gelingt mir nicht und also er duzt mich auch schon und das darf man eigentlich gar nicht. Wie alt ist er denn? Oh, der ist 25, 26, so. Ist ja auch... Ja, süß. Ja, süß, 25, putzig. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Du hast aber keinen Freund. Nein. Das ist, wie? Ich höre ein Zögern? Ja, ich bin schon 9 Monate solo jetzt. Das war wunderbar. Ja. Hat er denn, wie ich dich kenne, hast du alles schon rausgekriegt? Nee, ich weiß es nicht. Also es scheint so, glaube ich, dass er solo ist. Ja. Du bist aber nicht so direkt von ihm abhängig, ne? Oder hast du ganz, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden mit der Arbeitssituation, Abteilungsleiter, hast du ganz viel mit ihm zu tun? Auch? Ja, im Moment ein bisschen, ganz schön viel, aber sonst nicht. Aber trotzdem, bei uns ist es, ist ein Hotel und trotzdem, Hotelkette, da wird geredet. Und ich will dir sagen, ich finde, dass man das immer ein Stück trennen sollte, die Arbeit. Und den Beruf. Aber, die Liebe ist wichtiger als der Beruf. Und wenn es wirklich richtig eingeschlagen hat, ist es auch drissial, finde ich. Da muss man das auch machen und muss sich auch lieben. Was soll ich denn machen? Noch ein bisschen abwarten, wie er so drauf ist. Ja. Und dann mal gucken, vielleicht gibt es von ihm eine Initiative, mal privat was zu machen. Ja. Und wenn du es gar nicht mehr aushältst, dann wirst du die Initiative ergreifen und privat mal was vorstellen. Ich wollte schon mal ganz dreist fragen, warum flirten Sie mit mir? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja. Gute Frage, sehr pfiffig. Ja. Dann forderst du ihn heraus, ne? Dann muss er irgendwas sagen. Ja. Hm. Also ich würde, wenn ich jetzt so beobachte es noch ein bisschen und so eine Frage ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Na gut. Und so ruf mich doch irgendwann nochmal an, Silvia. Ja, gut. Die Silvia aus dem Hotel mit dem Abteilungsleiter, weil sie sofort was los ist. Ach nein. Ja, ich weiß es. Okay. Also, toll, toll, toll, wie auch immer. Ja. Bis denn, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Michael Jansen. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema Sterbehilfe. Welche Meinung habt ihr zum Thema Sterbehilfe? Würdet ihr sie selbst vielleicht gerne in Anspruch nehmen? Gibt es oder gab es in eurem Umfeld, im näheren Umfeld, Verwandte, Freunde schon Fälle, wo ihr jetzt sagt oder mal gesagt habt, eigentlich müsste man so etwas tun? Oder glaubt ihr, man darf es eben nicht tun und muss der Natur seinen Lauf lassen, ihren Lauf lassen? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder der Faxnummer 0800 567 8110 und um 1 sind wir da im Radio und im Fernsehen. Auf Wiedersehen.